Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen, Allahs Segen, Heil, Barmherzigkeit im Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet. Und wer in die Irre geleitet wird, der ist irre geleitet. Und ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir möchten heute inshallah ta'ala uns weiter unterhalten über die Sira, die Biografie unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und zuletzt hatten wir gesprochen über das neunte und das zehnte Jahr, das Jahr, in dem der Gesandte sallallahu alaihi wasallam die ganzen Gesandtschaften und Delegationen aus den verschiedenen arabischen Stämmen empfangen hat, weil sie den Islam angenommen haben und ihnen den Islam zu lehren. Und danach, dass im 10. und in diesem 9. Jahr hat auch Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu die Hajj mit den Muslimen vollzogen. Und danach, im 10. Jahr, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hajj selbst vollzogen. Und das ist die Hajj, die man nennt Hajjatul Wada', die Abschiedspilgerfahrt. Und das war zuletzt, was wir gesagt hatten. Und an dieser Stelle möchten wir inshallah ta'ala weiter anknüpfen. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ist nach der Abschiedspilgerfahrt. Und wenn man sagt Abschiedspilgerfahrt, da meint man natürlich nicht damit, dass er mehr als eine Pilgerfahrt gemacht hat, sondern es gibt nur eine. Aber es war eben die Abschiedspilgerfahrt, weil es das letzte Mal war, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam so viele Menschen auf einmal getroffen hat. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ist von der Abschiedspilgerfahrt nach Hause gekommen. Also das war also im Monat Dhul-Hijjah. Dhul-Hijjah ist der 12. Monat. Und ist dann in Medina geblieben im Monat, in den folgenden Monaten. Also in Muharram, das ist der 1. Monat. Safar, der 2. Monat. Und dann hat er sallallahu alaihi wasallam in diesen Tagen eine Armee vorbereitet. Und das ist die Armee, die man Jaysh Usama nennt, weil Usama ibn Zayd ibn Haritha radiallahu anhu, das war diejenige Person, die der Führer, der eingesetzte Führer war für diese Armee. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte diese Armee losgeschickt oder beziehungsweise bereit gemacht für einen Feldzug nach Großsyrien, nach Asham und Balqa und das die Gegend von Großsyrien. Und doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Armee nicht mehr entsenden können. Er hat Usama ibn Zayd eingesetzt und Usama ibn Zayd war 18 Jahre alt. Und deswegen haben manche Leute über dieses Ereignis gesprochen, gemeint ist natürlich im negativen Sinne. Und sie waren nicht damit einverstanden, wie kann es sein, dass eine Person mit 18 Jahren eine Armee anführt und in dieser Armee befinden sich Leute wie Abu Bakr und Umar radiallahu ta'ala anhum. Aber der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, als er davon gehört hat, dass sie darüber sprechen, hat er den Leuten gesagt, dass er das so bestimmt hat und er bei Allah dafür geeignet ist, diese Position einzunehmen. Und so blieb es auch dabei und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch ihm eine Fahne gegeben und ein Historiker namens Al-Waqidi hat berichtet, dass es eine Gruppe war von 3000 Mann. Wie dem auch sei, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in Medina, wir befinden uns jetzt in den letzten 10 Tagen ungefähr. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam pflegte im Ramadan in den letzten 10 Tagen I'tikaf zu machen. Und im letzten Jahr hat er, also im 10. Jahr, hat er den I'tikaf 20 Tage lang gemacht. Also die letzten 20 Tage. Und er pflegte auch, sallallahu alaihi wasallam, mit Jibril den Koran einmal im Ramadan komplett durchzugehen. Und im letzten Jahr hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Koran mit Jibril zweimal im Ramadan durchgegangen. Und es gab viele Anzeichen dafür, dass es eben alles auf das Ende des Lebens des Propheten sallallahu alaihi wasallam hindeutet. zu diesen Hindeutungen und diesen Andeutungen gehört, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er auf der Abschiedspilgerfahrt war, in der Abschiedspilgerfahrt, hat er den Leuten gesagt, خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَلَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا. Was so viel bedeutet wie, ihr sollt die Hajj-Rituale von mir übernehmen, denn es kann sein, dass ich euch nach diesem eurem Jahr nicht mehr begegnen werde. Und auch inmitten der Tashriq-Tage, oder zuvor, Entschuldigung, am 9. Tag, am Arafat-Tag, hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam die Aya offenbart bekommen in Surat al-Ma'ida, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Was so viel bedeutet wie, heute habe ich euch eure Religion vollendet und meine Gnade an euch vervollkommnet und ich bin mit euch, mit dem Islam als Religion zufrieden. Und wenn die Religion vervollkommnet ist, was bleibt noch nach der Vollkommenheit übrig? Und auch in den Tashriq-Tagen, das heißt, das sind die drei Tage von Mina, das heißt, das sind der 11., 12. und 13. Tag von Dhul-Hijjah. Am 9. Tag ist man in Arafat, am 10. Tag ist der Eid-Tag und am 11., 12., 13. die verbringt man die drei Tage in Mina. In diesen Tagen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Sura offenbart bekommen und das ist Surat al-Nasr. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Was so viel bedeutet wie ungefähr, wenn der Sieg Allahs zu dir gekommen ist und die Befreiung oder die Eroberung und du siehst, wie die Menschen in Scharen in die Religion Allahs eintreten, dann preise deinen Herrn, dann preise im Namen deines Herrn und bitte ihn um Vergebung, denn er ist derjenige, der die Reue häufig annimmt. Und wie Abdullah ibn Abbas das später ausgelegt hat, das ist auch wieder ein Anzeichen gewesen für das Ende seines Lebens, sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat auch in diesen letzten Tagen ein Totengebet verrichtet, aber auf ungewohnte Weise. Denn normalerweise, das Totengebet, liebe Geschwister, wird verrichtet mit Anwesenheit des erst vor kurzem verstorbenen Menschen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist hier zu den Verstorbenen auf den Friedhof gegangen. Gemeint sind hier die Verstorbenen von Uhud und hat für sie dort gebetet. Das heißt, beim Grab, bei den Gräbern selbst, hat er für sie ein Totengebet verrichtet. Und danach hat er auch sallallahu alaihi wasallam für die anderen Verstorbenen ein Totengebet verrichtet, und zwar auf dem Friedhof von Medina. Der Friedhof von Medina heißt Baqir. Und dazu gibt es eine Überlieferung und es wird heute, inshallah ta'ala, werden wir einige Überlieferungen uns anhören, um das sozusagen direkt aus erster Quelle zu erfahren. In dieser Überlieferung geht es um ein ganz bestimmtes Ereignis. Diese spezielle Überlieferung hat Ibn Abdelbar als Hassan eingestuft und andere haben das Daif eingestuft, aber der entscheidende Teil, der uns davon interessiert, und zwar die Wahl, vor die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestellt worden ist, sie ist uns authentisch überliefert worden in Sahih, also Hadithen. Und zwar berichtet uns Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu ta'ala anhu, dass ihm Abu Muwayhibah, der ein Maula des Propheten sallallahu alaihi wasallam, folgendes berichtet. Ein Maula ist in diesem Fall ein freigelassener Sklave. Und der Prophet alaihi wasallam sagte folgendes: Abu Muwayhibah, mir ist angeordnet worden, für die Grabesbewohner von Al-Baqi' um Verzeihung zu bitten. So bitte auch du für sie um Verzeihung. Dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam also losgegangen und später hat er dann zu Abu Muwayhibah gesagt: Inna Allah qad khayyarani fi mafatih khazain al-ard wal-khuld fiha thumma al-jannah aw liqa'a rabbi. Sagt er, Abu Muwayhibah, Allah subhanahu wa ta'ala hat mich vor die Wahl gestellt. Also die erste Wahl lautet, dass er mir die Schlüssel der Schätze dieser Erde gibt und die Ewigkeit auf dieser Erde. Das heißt, gemeint ist Ewigkeit bis zum Tag der Auferstehung. Und die Ewigkeit Und, oder die Ewigkeit, dass er gar nicht stirbt, aber das ist eher wieder dem Koran widersprechen. Deswegen sagen wir, die Ewigkeit gemeint bis zum Tag der Auferstehung. Mir wurden, also ich wurde vor die Wahl gestellt, entweder ich bekomme die Schlüssel, die zu den Schätzen dieser Erde und die Ewigkeit auf ihr und danach bekomme ich das Paradies und die zweite Wahl lautet, oder ich treffe meinen Herrn sofort. Das heißt, ich sterbe wie jeder andere Mensch auch und treffe meinen Herrn frühzeitig. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, fakhtartu liqa' rabbi. Und daraufhin habe ich das Treffen mit meinem Herrn gewählt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ab dieser Nacht, heißt es in der Überlieferung, hat dann seine Krankheit begonnen. Das heißt, die Krankheit, in der er auch dann sallallahu alaihi wasallam später gestorben ist. Die Krankheit begann mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie uns al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala überliefert hat, mit Kopfschmerzen. Und zwar berichtet uns Al-Qasim ibn Muhammad ist der Enkel von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Er sagte, Aisha radiallahu ta'ala anha hat Folgendes gesagt. Es geht darum, es wird erzählt in der Sira, dass der Prophet alaihi salatu wassalam auf dem Friedhof war, weil eine Person gestorben war und er hat dann dort angefangen, Kopfschmerzen zu bekommen. Und als er nach Hause gekommen ist, und jetzt steigt Imam Bukhari an dieser Stelle ein, er sagte, hört er, wie Aisha sagte, Wara'sah, was so viel bedeutet wie, oh mein Kopf. Sie hatte Kopfschmerzen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam aber selbst hatte auch Kopfschmerzen gehabt und die hatten angefangen schon bei diesem Begräbniszug. Also sie sagte, oh mein Kopf. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wo ist das Problem? Ich übersetze jetzt sinngemäß, ja. Wo ist das Problem? Wenn du also stirbst und ich bin noch am Leben, dann ich werde für dich um Verzeihung bitten. Dann ich werde für dich Dua machen. Was gibt es Besseres, dass jemand für dich Dua macht, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Was macht sie noch Sorgen? Weil wenn der Prophet alaihi wasallam für jemanden um Verzeihung bittet und für jemanden Dua macht, was bedeutet das? Das bedeutet, er ist als Muslim gestorben. Weil wenn er nicht als Muslim gestorben ist, er durfte ihn kein Dua machen, wie Allah im Koran gesagt hat. Also sagt er, was ist das Problem, wenn ich am Leben bin und du bist gestorben und dann bitte ich für dich um Verzeihung. Das ist das Beste, was für dich passieren kann. Was gibt es Besseres als die Sahihin, Sahabe, die gestorben sind vor dem Propheten a.s.w. und hat für sie das Totengebet verrichtet und hat für sie um Verzeihung gebeten. Wenn seine Gebete nicht akzeptiert werden, welche Gebete werden akzeptiert? Auf jeden Fall sagte dann Aisha radiallahu anha, die hat das wohl ein bisschen missverstanden und die hat dann so ungefähr gesagt, wie wehe mir bei Allah, wenn das so passiert, das heißt, wenn ich sterbe vor dir, dann wahrscheinlich wird es sein, dass du am Ende des Tages schon wieder neu geheiratet haben wirst. Ja, und das ist natürlich eine Art Eifersucht, die Frauen haben gegenüber ihren Nebenfrauen. Und es passiert nämlich, dass der Mann, wenn er verwitwet, das heißt, wenn ein Mann seine Ehefrau stirbt, dann er darf heiraten, sofort danach. Sofern er natürlich noch nicht, die Zahl voll hat. Ja? Aber das heißt, ein Mann darf, wenn zum Beispiel seine Ehefrau gestorben ist, er darf ja schon vorher heiraten. Das ist ein zweites Mal, ein drittes Mal, ein viertes Mal. Deswegen, selbst wenn sie gestorben ist, am nächsten Tag gleich, er kann noch einmal heiraten und man darf ihm das nicht übel nehmen, denn in manchen Gesellschaften wird so etwas manchen Leuten übel genommen. Wie dem auch sei, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist nicht auf diese Sache großartig eingegangen, denn es gab Wichtigeres als das. Und er sagte, bal ana wa ra'sa, vielmehr sollte ich sagen, oh mein Kopf. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich hatte vorgehabt, nach Abu Bakr zu schicken und ihn zu beauftragen, damit niemand nachher irgendetwas verlangen könnte. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ya'ba Allahu wa yadfa'u al-mu'minuna aw yadfa'u Allahu wa ya'ba al-mu'minun. Was so viel bedeutet, Allah und die Gläubigen werden nichts anderes akzeptieren. Allah und die Gläubigen werden niemand anderes akzeptieren. Gemeint ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam vorhatte, Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu direkt als seinen Khalifa zu bestimmen, als seinen Nachfolger, als als Staatsoberhaupt. Nicht als Prophet, weil als Prophet das ist nicht seine Aufgabe, aber als Nachfolger zu bestimmen. Hat er aber nicht gemacht. Und deswegen sagen die meisten Gelehrten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht einen Khalifa nach ihm bestimmt hat. Aber er hat mehr als deutlich gemacht, wer diejenige Person sein muss, wenn die Gläubigen auf dem rechten Weg bleiben wollen und wenn sie die vernünftigste und geeignetste Person haben möchten für diese Angelegenheit. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte gegen Ende seines Lebens 9 Frauen. Und so ist er von Tag zu Tag, und das ist die Gerechtigkeit, die einem Ehemann auferlegt worden ist, wenn er mit mehr als einer Frau verheiratet ist. Er hat jeden Tag ist er zu einer anderen Ehefrau gegangen. Weil nur so kannst du die Gerechtigkeit bewahren. Und das hat er auch gemacht, sallallahu alaihi wasallam, gegen Ende seines Lebens. Also auch in dieser Zeit, wo es ihm schwer fiel, war er trotzdem gerecht seinen Ehefrauen gegenüber. Und er hat aber, alaihi salatu wassalam, einen Wunsch gehabt. Er hatte einen Wunsch gehabt, dass er bei einer ganz bestimmten Ehefrau seine letzten Tage verbringt. Er weiß aber, dass er natürlich, wenn er das direkt sagt, dann die werden ihm sagen, ja, und ihr wisst, manche Leute, wenn sie ein hohes Ansehen genießen, dann er braucht nur sich etwas wünschen und die Leute werden sagen, okay, und einverstanden sein, auch wenn sie eigentlich das nicht so gerne hätten. Deswegen hat er, sallallahu alaihi wasallam, darauf gehofft und gewartet, dass sie ihm das anbieten, aus Liebe zu ihm. Und er hat, alaihi salatu wasallam, immer, Aisha radiallahu anha sagte, dass immer, wenn er bei einer Ehefrau war, in einer Nacht, hat er immer gesagt, Aina ana al-yawm wa aina ana ghadan. Bei welcher Frau bin ich heute, zu welcher Frau gehe ich heute und zu welcher Frau werde ich morgen gehen. Das heißt so, als hätte er den Wunsch, also als würde er sich sehnen, danach zu einer ganz bestimmten Ehefrau zu kommen. Und das ist natürlich Aisha radiallahu ta'ala anha gewesen. Und deswegen, als sie dann merkten, dass er das wollte, haben sie ihm das auch gestattet. Und sie waren damit einverstanden, dass er diese Zeit während dieser Krankheit bei seiner Ehefrau verbringt. Aisha, natürlich keiner wusste, dass er alles aus dem Sterben wird. Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und trotzdem, aber sie waren damit einverstanden, dass er bei ihr bleiben darf. Sie hat, radiallahu ta'ala, Fragen am Ende. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat der Umma beigebracht, wie man Ruqya machen kann. Das heißt, Ruqya machen, was bedeutet Ruqya machen? Ruqya bedeutet, liebe Geschwister, dass man Dua macht oder dass man Koran liest, um eine bestimmte Person zu heilen. Ja? Vor irgendwelchen Krankheiten, sei es geistliche Krankheiten, seelische Krankheiten oder körperliche Krankheiten. Das ist Ruqya ist sozusagen die islamische Medizin, kann man vielleicht so salopp ausdrücken. Und Aisha radiallahu anha, sie hat dann für den Propheten sallallahu alaihi wasallam diese Ruqya gemacht, weil er dazu selbst nicht mehr imstande gewesen ist. So dass es einer Überlieferung heißt, sogar hat er für jemanden Dua gemacht, indem er nur mit dem Finger gezeigt hat und konnte nicht mehr. Natürlich, die Krankheit, liebe Geschwister, ist manchmal ist es stärker, manchmal ist es schwächer. Und deswegen werden wir sehen, dass manchmal er konnte sich ein bisschen bewegen, manchmal weniger und so weiter und so fort. Aisha berichtet, und dieser Hadith ist bei Bukhari, bei Muslim, der Wortlaut des Vorlesens bei Abu Dawud, also die Aisha, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam immer selbst die 3 Schutzsuren zu lesen und dann mit ein wenig Speichel zu blasen pflegte. Wenn es ihm nicht gut ging, sagte sie, wenn es ihm nicht gut ging, meine ich. Sie sagte, als sich sein Leiden allerdings verstärkte, gemeint ist am Ende seines Lebens, las ich über ihn und rieb ihn mit seiner Hand ein aus Hoffnung auf ihren Segen. Das heißt, auf Hoffnung auf den Segen, den Allah subhanahu wa ta'ala in die Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam legt. Normalerweise, man macht das mit seiner eigenen Hand und sie hätte es auch normalerweise mit ihrer eigenen Hand machen können, aber wieso sollst du deine Hand benutzen, wenn da die Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist? Und diese Krankheit, liebe Geschwister, gegen sein Ende seines Lebens nahm zu. Und er wollte aber unbedingt noch einmal, er war in seinem Haus. Und er hat auch die Gebete mit seinen Freunden in der Moschee verrichtet. Und ihr wisst auch, dass die Wohnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder sein Gemach war neben der Moschee direkt. Das heißt, er brauchte nur die Tür aufmachen, beziehungsweise den Vorhang wegzuziehen und schon war er in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er wollte unbedingt noch einmal seinen Freunden eine Rede halten. Und deswegen hat er, sallallahu alaihi wasallam, ist er hinausgegangen und zwei Leute haben ihm dabei geholfen, dass er in die Moschee kommen kann. Er ging, Abdullah ibn Abbas berichtet uns, der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam, er sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Kanzel bestiegen. Aber er hat sich darauf hingesetzt. Das heißt, er konnte nicht mehr da stehen, um zu reden. Er hat sich auf die Kanzel hingesetzt und hatte um seinen Kopf ein Tuch gewickelt. Und ihr wisst, der Prophet ﷺ, er hat immer doppelt so viel gelitten, wie andere Menschen leiden. Und das Tuch offensichtlich war, um seinen Kopf zu kühlen, wegen Kopfschmerz, wegen Fieber, den er hatte, sallallahu alaihi wasallam. Auf jeden Fall, als er sich hingesetzt hatte, hat er Allah subhanahu wa ta'ala gelobt und ihn gerühmt. Denn so hat der Prophet ﷺ immer seine Reden begonnen. Und dann sagt er, o ihr Menschen, hört mir zu. Und die Leute wandten sich an ihn. Und er sagte sallallahu alaihi wasallam folgendes, dieses Stadtviertel von den Ansar, sie werden immer weniger und die anderen Menschen werden immer mehr. Wer also irgendeine Aufgabe übernimmt für die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die Möglichkeit bekommt, einem von ihnen zu schaden, beziehungsweise einem von ihnen zu nützen, der soll von ihren Gutestuenden annehmen und er soll, wenn jemand von ihnen etwas Schlechtes macht, ihm verzeihen. Und das ist ein großes Lob für diese Ansar, die den Propheten sallallahu alaihi wasallam unterstützt haben, auf beste Art und Weise, denn er kam alaihi salatu wasalam wie die anderen Muhajirun mit nichts nach Medina und er wurde aufgenommen von ihnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Dann, liebe Geschwister, hat der Prophet alaihi salatu wasalam in dieser Rede noch ein paar andere Sachen gesagt. Und zwar berichtet uns Al-Imam al-Bukhari in einem Hadith von Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sich auf die Kanzel hinsaß. Das ist also die gleiche Begebenheit, wird jetzt von einem anderen Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam berichtet. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf der Kanzel, es gibt einen Diener, den Allah vor die Wahl gestellt hat. Entweder er gibt ihm alles Gute, alles Schöne, alle Reichtümer dieses Lebens, was er möchte, kann er bekommen, oder er wählt das, was bei Allah ist. Aber dieser Diener, er wählte das, was bei Allah ist. Daraufhin weinte einer unter den Anwesenden, ein Mann weinte, und die Leute sagten zu sich, schaut mal mit diesem alten Mann, was mit ihm los, warum weint er? Und dieser Mann war Abu Bakr, radiallahu ta'ala an. Und er sagte, فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا. O Gesandter Allahs, wir opfern unsere Väter und unsere Mütter für dich allein. Das heißt, die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn sie die Wahl gehabt hätten, etwas von ihrer Lebenszeit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu schenken, die hätten ihr Leben geopfert, damit der Prophet sallallahu alaihi wasallam länger leben könnte. Und die Leute sagten, schaut auf diesen alten Mann, was mit dem los? Denn Abu Bakr war auch nur 2 Jahre, der Prophet war ungefähr jetzt 63 Jahre alt. Und Abu Bakr war nur 2 Jahre jünger. Und sie sagten, schaut diesen alten Mann, was mit dem los? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam spricht über irgendeinen Diener, den Allah einmal vor die Wahl gestellt hat. Und er fängt an zu weinen. Aber Abu Bakr radiallahu anhu sagt, der Überlieferer, oder der Abu Sa'id sagt, Abu Bakr war der wissensreichste von uns allen. Denn er hat verstanden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier in einem Gleichnis gesprochen hat, um indirekt anzudeuten, dass er nicht mehr lange bei ihnen sein wird. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte dann sinngemäß, diejenige Person, die mir am ehesten etwas vorzuhalten hätte, weil sie mir ein guter Freund gewesen ist und weil sie mich mit ihrem Vermögen unterstützt hat, ist Abu Bakr. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn ich irgendjemanden von meiner Ummah zu einem innigen Freund genommen hätte, dann wäre dies Abu Bakr gewesen. Aber der Prophet sagte, ich bin schon der innigste Freund Allahs subhanahu wa ta'ala. Und diese Stufe nennt man auf Arabisch Khulla und dieser innige Freund auf Arabisch Khalil. Und dieses Khalil sein, liebe Geschwister, das kann der Prophet sallallahu alaihi wasallam nur einem Wesen gewähren, das Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil Khulla bedeutet, liebe Geschwister, dass die Liebe zu dieser Person, die du hast, sie füllt dein Herz von A bis Z. Es bleibt kein Platz mehr in deinem Herzen. Und die Liebe zu allen anderen ist nur aufgrund ihres guten Verhältnisses zu Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagte er, ich bin schon der Khalil von Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala. Aber er sagte, Khullatul Islam. Aber die Geschwisterlichkeit aufgrund des Glaubens, die besteht. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, keine Tür, die auf die Moschee zeigt, und die Häuser waren teilweise direkt um die Moschee außenrum. Er sagte, keine Tür darf geöffnet bleiben, außer die Tür von Abu Bakr radiallahu ta'ala an. Und das ist natürlich bedeutet, dass unser Prophet alaihi salatu wasalam in diesem Moment, in seinen letzten Tagen, dass er zufrieden ist mit diesem Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und was gibt es Besseres als solche Worte vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu hören? Liebe Geschwister, mit diesen guten Worten wollte natürlich der Prophet alaihi salatu wasalam auch die Leute dazu bringen, dass sie mit Abu Bakr zufrieden sind. Denn wenn sie Allah subhanahu wa ta'alas Gesandten lieben, dann müssten sie auch diejenigen Menschen lieben, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam liebt. Dieses Ereignis müsste ungefähr am Mittwoch geschehen sein. Am Mittwoch geschehen sein. Wenn der 12. Rabi' al-Awwal ein Montag war, dann rechnen wir rückwärts, dann war der 11. ein Sonntag, da war der 10. ein Samstag und da war der 9. ein Freitag und dann müsste das ungefähr, der 8. war der Donnerstag und der 7. dann der der Mittwoch. Ja? So müsste das ungefähr am 7. Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Awwal ist der 3. Monat. Ja, wir haben Muharram ist der 1. Monat, Safar ist der 2. Monat, Rabi' al-Awwal ist der 3. Also wir befinden uns jetzt ziemlich genau am Mittwoch, dem 7. Rabi' al-Awwal im 11. Jahr. Denn das, die Hajj war im 10. Jahr und das ist jetzt schon Anfang des 11. Jahres. Am darauf folgenden Tag, der Donnerstag, da heißt in der Sira, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam noch die Gebete Fajr, Dhuhr, Asr und Maghrib, das heißt das Morgengebet, das Mittagsgebet, das Nachmittagsgebet und das Gebet nach Sonnenuntergang, alle diese Gebete hat er noch in der Moschee als Imam verrichtet. Und in diesen Tagen hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam noch seine letzten wertvollen Ratschläge an seine Umma gegeben. Zu diesen wertvollen Ratschlägen gehörte, dass in der arabischen Halbinsel darf es keine zwei Religionen geben. Zu diesen wertvollen Ratschlägen gehört der Hadith von Aisha und Abdullah ibn Abbas, in dem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einmal ein Tuch von seinem Gesicht wegnahm, offensichtlich ein Tuch, um seinen Kopf zu kühlen. Er nahm es weg, er deckte sein Gesicht auf und dann sagte er noch, La'natullahi ala al-Yahudi wal-Nasara ittakhadu qubura anbiya'ihim masajid yuhadhiru ma sana'u. Das heißt, es ist hingewiss übersetzt, Allahs Fluch sei auf den Juden und den Christen, denn sie haben die Gräber ihrer Propheten zu Gebetsstätten genommen oder zu Gebetsstätten gemacht. Und der Überlieferer sagte, das heißt Aisha oder Abdullah ibn Abbas, er warnte davor, dass man das Gleiche macht wie sie. Denn das Wichtigste überhaupt in dieser Religion ist der Tauhid. Und wenn irgendetwas getan wird, was den Tauhid zerstören könnte, dann ist das die eheste Sache, vor der man zu warnen hat. Und die Gräber von rechtschaffenden Menschen, das ist die Gräber von Propheten. Heutzutage, die Menschen machen sogar die Gräber von Menschen, die keine Propheten sind, zu Gebetsstätten, das heißt zu Wallfahrtsorten, wo die Menschen hingehen und teilweise sogar Dinge von dem Verstorbenen erbitten, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und die sind nicht anders und nicht besser als die Juden, die Christen. Auch wenn er Muslim sich nennt, auch wenn er betet fünfmal am Tag, aber wenn er zu anderen betet, außer Allah subhanahu wa ta'ala, ist er genauso wie diese Juden, die Christen, von denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier gesprochen hat. Und jetzt könnte jemand sagen, ja, das ist ja, wenn man aber die Moschee, eine Moschee baut auf dem Grab, dann hat man ja den Toten noch nicht angebetet. Richtig, weil wenn man den Toten anbetet, dann wir alle wissen, dass es haram ist. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der warnt vor jeder Sache, die zu diesem Schirk führt. Er warnt vor jedem Weg, der zu dem Verbotenen führt, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen gehört das ja gerade zu der hohen sprachlichen Rhetorik des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er vor einer Sache warnt, damit du verstehst, das andere ist erst recht verboten. Wie dem auch sei, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, in diesen Tagen ist noch etwas anderes geschehen, und zwar hat Abdullah ibn Abbas, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, er berichtet uns in dieser Überlieferung auch in Sahih Bukhari, Sahih Muslim, er sagte, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam im Sterben lag, das heißt in seinen letzten Tagen war, waren einmal in seinem Haus verschiedene Männer. Und das war am Donnerstag. Das war am Donnerstag. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bringt mir ein Blatt, ich möchte euch ein etwas aufschreiben, damit ihr nach mir nicht in die Irre geht. Daraufhin sagten manche von ihnen, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ihm geht's jetzt nicht gut. Lasst ihn in Frieden. Und außerdem, wir haben doch den Koran al-Karim und er ist unsere Genüge. Der Koran al-Karim wird uns ausreichen. Und das ist die Wahrheit, denn wenn man sich an den Koran al-Karim hält, dann wird man niemals in die Irre gehen. Und der Koran, jetzt könnte jemand sagen, ja, und wo ist die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Ganz einfach. Der Koran al-Karim selbst ordnet an, dass man sich an denjenigen hält, der diesen Koran überbracht hat, logischerweise. Wie kann man an den Koran sich halten, wenn man sich nicht an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam hält? Wie dem auch sei, die Leute dann begannen einen Disput und es wurde lautstark und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, also manche haben gesagt, ja, wir möchten gern, dass der Prophet etwas aufschreibt, und andere haben gesagt, nein, brauchen wir nicht, und sie haben angefangen zu diskutieren und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war todkrank. Und deswegen hat der Prophet dann irgendwann mal gesagt, Qum, steht auf und geht. Denn es ziemt sich nicht, dass man sich streitet in der Anwesenheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das war aber wann? Das war am Donnerstag. Und das und der Prophet alaihi wasallam, wann ist gestorben? Am Montag. Und deswegen lernen wir daraus, dass diese Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam war empfehlend und nicht als Pflicht. Ja, das heißt also, er sagt, bringt mir ein Blatt, damit ich euch aufschreiben kann. Die Leute sagen, wahrscheinlich wollte er aufschreiben, wer der Khalifa nach ihm sein soll. Wahrscheinlich ist das damit gemeint. Allahu a'lam, wissen wir nicht. Steht nicht im Hadith drin und ist nie stattgefunden. Deswegen macht es auch keinen großen Sinn, darüber zu diskutieren. Aber, wenn es eine Pflicht gewesen wäre, das heißt, ihr müsst es unterscheiden, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, manchmal, er spricht als Prophet. Das heißt was? Das heißt, Allah hat ihm etwas gesagt, was er den Menschen mitteilen soll. So. Was denkt ihr? Natürlich, der Prophet wird das mitteilen den Leuten. Und denn Allah sagt im Koran, Ya ayyuhar Rasul, O Gesandter, Belligh ma unzila ilayka min Rabbik, wa illam taf'al, fama ballaghta risalata. Das heißt so viel wie, O Gesandter, verkünde das, was zu dir von deinem Herrn offenbart worden ist. Wenn du das nicht machst, dann hast du die Botschaft nicht überbracht. Deswegen, wenn das jetzt eine Anordnung gewesen wäre von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Sache den Leuten sagen muss, ihr sollt nach mir, soll die Person so und so Khalifa sein, dann der Prophet a.s. hätte es einfach sagen brauchen nicht aufschreiben. Okay? Und deswegen, und die Tatsache, dass er bis Montag, das heißt Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und dann Montag, die 5 Tage, nicht das noch ein zweites Mal gesagt hat und nicht auch mündlich gesagt hat, wer der Khalifa nach ihm sein soll, weist darauf hin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum einen das nicht vorgegeben hat, aber zum anderen auch, dass es selbstverständlich war, auch wenn sich die Sahaba sich einigen werden, und das ist ja auch nachher dann auch tatsächlich so geschehen. Wie dem auch sei, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verrichtete, wie wir gesagt haben, an diesem Donnerstag das Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib Gebet, diese 4 Gebete verrichtete er in der Moschee. Beim Isha-Gebet ging es nicht mehr. Beim Isha-Gebet ging es nicht mehr, und so berichtet uns Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud, er sagte, ich bin bei Aisha eines Tages eingetreten und sagte zu ihr, erzähl mir doch über die Krankheit oder die letzten Tage des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, wie waren sie eigentlich? Da sagte sie, okay, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihm fiel es schwer, aufzustehen, beziehungsweise in die Moschee zu gehen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich erzähle das sinngemäß, was passiert ist, er wollte zum Isha-Gebet gehen, aber immer wenn er aufstehen wollte, ist er in Ohnmacht gefallen, sallallahu alaihi wasallam, und ist dann kurze Zeit natürlich abwesend gewesen. Und als er dann aufgewacht ist, hat er gefragt, haben die Leute schon gebetet? Und Bilal offensichtlich sagte, nein, die Leute warten noch auf dich. Dann hat er um Wasser gebeten und hat sich damit gewaschen. Offensichtlich hat man über ihn das gekippt. Und dann wollte er wieder aufstehen. Und er ist in Ohnmacht gefallen. Und das ist 2-3 Mal passiert. Und immer wieder fragt er, haben die Leute schon gebetet? Und er sagte, nein, die Leute warten auf dich. Und selbstverständlich, die Leute werden warten, bis wann? Bis die Zeit fast austritt. Das ist klar. Denn die Sahaba, radiallahu anhum, werden nicht ihr Gebet nach der Zeit verrichten, nur weil der Prophet nicht da war. Denn das ist ja auch schon passiert in einem Feldzug, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu spät zum Fajr-Gebet kam. Da haben die Leute gebetet, alleine. Und ihr Imam war Abdurrahman ibn Auf, radiallahu ta'ala anhum. Wie dem auch sei, die Leute warteten in der Moschee auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er mit ihnen das Isha-Gebet verrichtet. Dann schickte er nach Abu Bakr, weil er selbst gemerkt hat, dass er nicht mehr vorbeten kann. Er schickte nach Abu Bakr, damit er für die Menschen vorbetet. Und deswegen sagten die Leute später nach dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dich eingesetzt in unseren religiösen Angelegenheiten, das heißt im Salah, in der wichtigsten religiösen Angelegenheit, sollten wir dann dich nicht einsetzen für weltliche Dinge? Also wenn wir dir vertrauen in der Religion, dann sollten wir dir erst recht vertrauen in Dingen, die weniger wichtig sind. Wie dem auch sei, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Bilal zu Abu Bakr geschickt, dass Abu Bakr so vorbeten sollte, dieses Isha-Gebet. Da kam als Bilal radiallahu anhu zu Abu Bakr kam und diese Sache sagte, natürlich Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu konnte diese Sache nicht so einfach annehmen. Denn das ist eine gewaltige Angelegenheit. Erstens, es geht um das Salah. Zweitens, er soll beten anstelle des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das bedeutet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam überhaupt nicht gut geht. Und die Leute, die sind das nicht gewohnt. Die sind gewohnt, dass 5-mal pro Tag sehen sie dieses leuchtende Gesicht, das sie anlächelt, wo sie teilweise sich bevorzugt haben, rechts zu beten, weil er sie da zuerst angeschaut hat nach dem Gebet, weil er sich rechts rum zum Beispiel gewandt hat. Und jetzt plötzlich steht jemand anderes da, das war für sie eine schwierige Angelegenheit. Und Abu Bakr radiallahu anhu selbst war dünner Mensch, dünn und auch, ich will nicht sagen schwach, sondern weich. Ein weicher Mensch, das ist der richtige Begriff. Ein weichherziger Mensch. Und er sagte dann zu Umar, Umar, bete du doch für die Menschen vor. Dann sagte Umar zu ihm, nein, du hast das erste Anrecht vor allen. Und daraufhin Abu Bakr dann vorgebetet. Es gibt eine Überlieferung, in der Umar dann vorgebetet hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das mitgekriegt und er hat sich darüber aufgeregt. Der Prophet wurde zornig, weil er hat gesagt, dass Abu Bakr vorbeten soll. Und dann hat Umar vorgebetet und damit war er nicht einverstanden, sallallahu alaihi wasallam. Und warum? Weil er wollte den Leuten ein Zeichen setzen, wollte ihnen sagen, wer ist derjenige, der das Anrecht hat? Wer ist die erste Person, das erste Anrecht hat? Auf jeden Fall, danach hat Umar hat also ein Gebet vorgebetet und dann die anderen Gebete, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht beten konnte, hat dann Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu vorgebetet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dann einmal bei einem Dhuhr-Gebet sich ein bisschen besser gefühlt. Wir haben uns gerade am Donnerstag befunden und deswegen sagen die dieses Dhuhr-Gebet muss wann gewesen sein? Es kann nur am Samstag oder am Sonntag gewesen sein. Am Freitag gibt es das Freitagsgebet und der Donnerstag war schon vorbei und am Montag hat das Dhuhr-Gebet nicht mehr erlebt, sallallahu alaihi wasallam. Deswegen muss das am Samstag oder Sonntag gewesen sein. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, hat zu diesem Gebet sich ein bisschen wieder stärker gefühlt. Und ist dann getragen worden, beziehungsweise hat sich gestützt auf zwei Personen, einmal auf Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, seinem Onkel, und auf Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhuma, das heißt, einer seiner Cousins. Er ist dann zum Dhuhr-Gebet gegangen, aber das Gebet hatte schon begonnen. Das heißt, Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, er betete für die Leute vor. Und die Leute beteten hinten dran. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, wenn er zur Moschee gegangen ist, musste er nur einen Vorhang öffnen und rausgehen. Und die Leute wussten, wenn der Vorhang sich bewegt, das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam kommt jetzt raus. Und ihr müsst vorstellen, sie beten rechts ungefähr, rechts von dem Gemach, von diesem Zimmer, wo er war. Und deswegen haben sie das gemerkt, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam. Und die Leute haben das bemerkt und Abu Bakr radiallahu anhu hat es auch bemerkt und deswegen ist er, radiallahu anhu, ein paar Schritte zurückgegangen, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu signalisieren, dass er vorbeten darf und er wird hinter ihm beten. Aber der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, dass er an seiner Stelle bleiben soll, hat ihm ein Handzeichen gegeben, bleib an deiner Stelle, wo du bist. Und dass er nicht nach hinten gehen soll. Nicht etwa, weil er weiter betet, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hinter ihm betet, nein. Und deswegen aus diesem Hadith gibt es auch für den islamischen Fiqh viel zu profitieren, ja. Weil wenn die Leute schon angefangen haben zu beten, eine Raka'a, zwei Raka'a oder so, dann ist es höchst problematisch, wenn jetzt der Imam kommt, dann kann das zum Chaos führen, okay. Aber offensichtlich in diesem Gebet waren sie noch in der ersten Raka'a. Und der Prophet alaihi salatu wasalam ist er dann gestützt gelaufen und hat sich links von Abu Bakr hingesetzt auf den Boden. Und so stand Abu Bakr rechts von ihm und die Muslime alle hinten dran und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war dann der Vorbeter und Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu betete nach und die Leute beteten nach Abu Bakr. Ja? Das heißt, es ist eine sehr interessante Angelegenheit auch für den islamischen Fiqh, wenn also der Imam zu spät in die Moschee kommt und die Leute beginnen schon mit dem Gebet und sie befinden sich noch in der ersten Raka'a, dann der Imam darf das Gebet leiten, auch wenn er nicht von Anfang an dabei gewesen ist. Soll er aber nicht machen, bitte, wenn es die zweite Raka'a ist oder dritte, weil dann Allahu a'lam, was die Leute dann machen werden. Wie dem auch sei, so hat der Prophet a.s. im Sitzen gebetet und die Leute beteten im Stehen hinter ihm und das ist der Grund, warum manche Gelehrte sagen, dass wenn der Imam im Sitzen betet und die anderen stehen können, sollen sie trotzdem stehen. Und manche Gelehrte sagen, nein, wenn der Imam im Sitzen betet, dann sollen die Leute auch alle sitzen, auch wenn sie stehen können. Und die dritte Gruppe von Gelehrten, sie machen eine Fallunterscheidung, die aber für uns jetzt hier nicht relevant ist. Am Freitag war der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie gesagt, offensichtlich zu Hause. Am Samstag oder Sonntag ist das geschehen, was ich euch gerade eben vorgelesen habe. Und am Sonntag hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Wohltat geleistet, indem er sich komplett von allen Gütern dieses Lebens getrennt hat. Er hat sallallahu alaihi wasallam alle seine Wertsachen hergegeben. Das heißt, er hat alles, was er besitzt, gespendet. Weil er nicht Allah subhanahu wa ta'ala antreffen wollte mit irgendeinem Besitz. Sei es Geld, sei es irgendetwas anderes. Nichts hat er gehabt, sallallahu alaihi wasallam. Weil er wusste, dass er bald sterben wird, hat er alles hergegeben, den Muslimen geschenkt. Und am Montag, das war jetzt am Sonntag, am Fajr-Gebet hat er sallallahu alaihi wasallam ist Folgendes geschehen, und das ist der auch ein weiterer Hadith, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Ein Hadith von Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu. Er berichtet, während die Muslime im Fajr-Gebet waren, hat sie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam überrascht. Weil die Leute natürlich, sie waren im Gebet und sie waren voller Sorgen. Und ihre Gedanken waren nur noch, was mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie wird es weitergehen, wenn er gestorben ist, was werden wir machen, er war unser Führer, er war derjenige. Auf jeden Fall, während sie im Fajr-Gebet waren, hat er sallallahu alaihi wasallam diesen Vorhang aus dem Gemach, im Gemach von Aisha weggezogen, den Vorhang beiseite gezogen und hat zu ihr auf die Betende geschaut. Stellt euch vor, ein Häuschen, wie ein Fenster in diesem Häuschen, und hat diese Gardine beiseite geschoben und hat gesehen in die Moschee und gesehen, wie die Leute im Fajr-Gebet in Reihen stehen hinter Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu und verrichten das Morgengebet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam lächelte und er lachte in diesem Augenblick. Und das bedeutet, liebe Geschwister, dass er mit den Sahaba radiallahu ta'ala anhum höchst zufrieden war in diesem Augenblick. Und was gibt es Besseres, als du siehst, dass die gläubigen Geschwister auch nach seinem Tod das weitermachen werden, was er für sie angeordnet hat, sallallahu alaihi wasallam. Und die haben das gemerkt, dass er das gemacht hat. Und der Abu Bakr radiallahu anhu ist wieder ein paar Schritte zurückgegangen, damit der Prophet alaihi wasallam weiter beten kann. Warum? Weil sie gedacht haben, ihm geht's wieder gut. Sie dachten, er ist geheilt. Sie dachten, es geht wieder wie vorher. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist nicht hinausgegangen. Und die Leute haben fast ihr Gebet abgebrochen. Das war wie eine Fitna. Das war eine Fitna für sie. Das heißt, es war wie eine Versuchung für sie, das Gebet abzubrechen, um zum Propheten zu gehen, um zu fragen, wie es ihm geht. Aber er machte ihnen ein Zeichen: Betet weiter, betet euer Gebet weiter. Und er machte den Vorhang wieder zu, sallallahu alaihi wasallam. An diesem Montag, an diesem Vormittag, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Tochter Fatima radiallahu ta'ala anha zum letzten Mal gesehen. Und er hat ihr etwas ins Ohr geflüstert. Und als er das erste Mal in ihr Ohr geflüstert hat, hat sie angefangen zu weinen. Und dann hat er sie nochmal gerufen und dann hat er sie nochmal ins Ohr geflüstert und dann hat sie angefangen zu lachen. Und das erste Mal, was er ihr gesagt hatte beim Weinen, war, dass er zu ihr gesagt hat, ich werde in dieser Krankheit sterben. Und das zweite, was er ihr gesagt hat, ist, dass sie die erste aus seiner eigenen Familie sein wird, die ihm nachfolgen wird. Das heißt, sie wird die erste sein aus seiner eigenen Familie, die eben sterben wird. Und subhanallah, dass man lacht in dem Moment, wo jemandem eine Todesnachricht überbracht worden wird. Aber sie ist eben sehr früh gestorben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihr zufrieden sein. In diesen letzten Tagen ist also Fatima bei ihr eingetreten und sie sagte, wie muss mein Vater leiden? Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dein Vater wird nach dem heutigen Tag nicht mehr leiden. Und an diesem Tag auch ist Abdurrahman ibn Abi Bakr al-Siddiq, das heißt der Sohn von Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, ist eingetreten beim Propheten sallallahu alaihi wasallam, während er bei Aisha war, logischerweise. Und in diesem Moment hatte Abdurrahman, das ist der Sohn von Abu Bakr radiallahu anhu, hatte einen feuchten Miswak in seiner Hand. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auf diesen Miswak geschaut, auf Deutsch würde man sagen, hat auf ihn geschielt. Und Aisha hat gemerkt, dass er diesen Miswak gerne für sich haben möchte. Daraufhin hat sie ihn gefragt, soll ich ihr diesen Miswak begeben? Und er hat mit seinem Kopf genickt und sie hat ihn genommen und sie hat ihn sauber gemacht und gebrochen, heißt es in einer Überlieferung. Offensichtlich hat sie den Teil abgebrochen, den er benutzt hatte, oder sie hat die andere Seite genommen von einem, ihr wisst, den Miswak ist wie eine Baumbürste, mit dem man sich die Zähne putzen kann, wie eine Art Zahnbürste. Gut, das ist eine Zahnbürste. Und dann hat sie es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben. Und da hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam seine Zähne damit geputzt und sie sagte, ich habe niemals gesehen, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine Zähne besser gereinigt hat wie in diesem Augenblick. Und das ist eine interessante Angelegenheit. Warum? Weil, liebe Geschwister, diese Angelegenheit bedeutet, dass eine Person, wenn sie immer die Sunna umsetzt, und wer setzt die Sunna besser um als der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Das heißt, wenn eine Person die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam umsetzt, dann Allah subhanahu wa ta'ala wird ihr ein gutes Ende geben. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird dafür sorgen, dass diese Person in den letzten Augenblicken ihres Lebens ebenfalls als stirbt in einem Augenblick, wo sie die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam umsetzt. Deswegen sagte sie, ich habe niemals gesehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Zähne besser gereinigt hat als in diesem Augenblick. Sie sagte, radiallahu ta'ala anha, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam fertig war mit seinem Zähneputzen, habe ich gesehen, wie er seinen Finger in Richtung Himmel hebte. Wie er seinen Finger in Richtung Himmel hob und er nur noch sagte, Fir Rafiq al-A'la. Fir Rafiq al-A'la, liebe Geschwister, kann man ungefähr übersetzen mit zur höchsten Schar. Was damit gemeint ist, ist die Schar der Propheten, der Wahrhaftigen, der Märtyrer und der Rechtschaffenen. Warum? Weil sie sagte, radiallahu ta'ala, als er das sagte, dreimal sagte er, fir Rafiq al-A'la, fir Rafiq al-A'la, fir Rafiq al-A'la, wusste sie, radiallahu ta'ala anha, dass er in diesem Moment vor die Wahl gestellt wird. Vor die Wahl gestellt wird, die Wahl, die wir vorher im Hadith von Abu Muwaihiba erzählt haben, dass er entweder in diesem Leben bleibt, bis zum Tag der Auferstehung und er alle Schätze dieses Lebens bekommt, und danach gibt es das Paradies. Oder er verzichtet auf all dies und will sofort zu seinem Herrn gehen und hat das Zweite gewählt. Und das wählt nur jemand, dessen Herzen gefüllt ist mit der Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie sagte, er hat dann dreimal gesagt, zur höchsten Schar, zur höchsten Schar, zur höchsten Schar. Und dann ist er gestorben, sallallahu alaihi wasallam. Sie sagte, radiallahu ta'ala anha, dass er gestorben ist, während sie seinen Kopf auf seiner Brust hatte und sein Kopf war teilweise oberhalb des Kinnes und teilweise unterhalb des Kinnes. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim in Surat al-Fajr, Ya ayyatuhan nafsul mutba'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Was so viel bedeutet wie, du Seele, die du Ruhe gefunden hast, kehre zu deinem Herrn zufrieden und mit Wohlgefallen zurück, tritt ein unter meine Diener und tritt ein in meinen Paradiesgarten. Und wenn solche Angelegenheiten nicht auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam zutreffen, dann auf wen werden sie zutreffen? Aber das sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala, die sich an jeden einzelnen gläubigen Menschen wenden werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ebenfalls zu diesen gläubigen Menschen machen. Sie hat dann, radiallahu ta'ala anha, seine Augen geschlossen, so wie man das mit jedem verstorbenen Menschen macht. Und sie hat ihn auf sein Bett gelegt. Und in diesem Moment, liebe Geschwister, wusste sie, dass die reinste aller Seelen den reinsten aller Körper verlassen hat. Aber die Menschen haben diese Botschaft nicht verkraftet. Die Menschen haben nicht verstanden, dass diejenige Person, die Allah subhanahu wa ta'ala ausgewählt hat, der beste aller Menschen, der edelste aller Propheten, der geduldigste aller Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala, Gesandten Allah subhanahu wa ta'ala, dass dieser Mensch auch den Tod kosten muss. Und es ist bekannt über Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, überliefert worden, dass er sogar den Menschen gedroht hat in diesem Augenblick. Weil manche Leute haben das geglaubt, dass er gestorben ist. Was auch der Fall ist tatsächlich. Aber er hat das nicht glauben können. Er hat das nicht akzeptieren können. Er konnte das nicht verkraften. Und so hat er sallallahu alaihi wasallam, so hat er radiallahu ta'ala anhu, sein Schwert rausgeholt und hat den Leuten gedroht und hat gesagt, wer behauptet, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, dem werde ich den Kopf abschneiden. Und da hat radiallahu ta'ala anhu gesagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist nur zu seinem Herrn kurz gegangen, um mit ihm zu reden, und dann wird er wieder zurückkehren. Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu hat dann von dieser Begebenheit erfahren. Ist dann zu seiner Tochter gegangen, Aisha radiallahu anha, fand sie natürlich weinend vor und hat dann die Decke aufgedeckt, denn den Toten lässt man nicht einfach so liegen, sondern man macht etwas über ihn drauf. Und er hat das aufgedeckt, um sich zu vergewissern, dass er wirklich gestorben ist. Und er hat ihn auf seine Stirn geküsst und er hat dann ist er in die Moschee gegangen, radiallahu anhu, und fand vor, dass Umar das sagte, was ich gerade eben euch mitgeteilt habe. Und er sagte zu ihm, Umar, setz dich hin und sei ruhig. Aber Umar hörte nicht auf ihn. Er sagte, Umar, setz dich hin und sei ruhig. Das war ihm egal, hat weitergeredet. Umar, setz dich hin und sei ruhig. War ihm egal. Was hat er gemacht, radiallahu anhu? Er ist einfach auf die Kanzel gegangen und hat angefangen zu reden. Und die Leute, als sie gesehen haben, dass Abu Bakr anfängt zu reden, haben sie Umar alle im Stich gelassen. Und alle haben sie nur auf Abu Bakr geschaut. Ja? Das zeigt auch, was sie empfinden für ihn, radiallahu ta'ala anhu, und dass er tatsächlich was zu sagen hat. Und dann hat er in diesem Moment die Herzen der gläubigen Menschen gefestigt. Denn er hat in diesem Moment die richtigen Worte gefunden. Er hat in diesem Moment nichts anderes gesagt als zwei wesentliche Dinge. Erstens, er sagte, wer Muhammad anzubeten pflegte, so soll er wissen, dass Muhammad gestorben ist. Und wer Allah anzubeten pflegte, so soll er wissen, dass Allah lebendig ist und niemals sterben wird. Und dann las er die entscheidende Ayah aus Surat Al-Imran vor, in der Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Muhammad ist nur ein Gesandter. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ Es gab schon Gesandte, die vor ihm gelebt haben, gestorben sind. أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr dann auf euren Fersen kehrt machen? Das heißt, werdet ihr dann eure Religion verlassen? وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا Und wer auf seinen Fersen kehrt macht, so wird er Allah niemals schaden können. وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ Und Allah wird den Dankenden Belohnung geben. Diese Ayah, manche haben das, obwohl das eine Ayah von Surat Al-Imran. Surat Al-Imran war schon ungefähr mehr als ein Jahr abgesandt. Und die haben das auswendig gelernt. Und der kannte sie und der kannte sie. Aber manche Sahaba haben gesagt, als hätte ich diese Ayah nie in meinem Leben gehört. Und das ist genau der Unterschied, liebe Geschwister, ob man eine Ayah liest und ob man genau verinnerlicht, was sie auch bedeutet, diese Ayah, und sich das bewusst macht, oder ob man die Ayah nur liest. Und wenn das Ereignis dann eintrifft, dann merkst du, was mit dieser Ayah tatsächlich gemeint ist. Und das ergeht jedem von uns irgendwie, dass wenn einem etwas passiert, dann liest man im Koran al-Karim etwas, was Allah sagte, und dann sieht man, was Allah tatsächlich meint. Zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala spricht von seiner Barmherzigkeit. Und dir geschieht etwas, was du nur beschreiben kannst mit der Barmherzigkeit Allahs. Und dann liest du eine Ayah darüber und sagst du tatsächlich, das ist wirklich die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn wir etwas uns passiert, wirklich, dann wir machen uns das viel mehr bewusst. طيب, liebe Geschwister, in diesem Moment ist jetzt alles vorbei. Man kann sagen auf der einen Seite, ja, es ist alles vorbei. Die Offenbarungszeit ist beendet. Der Kontakt zum Himmel, was die Offenbarung angeht, ist vorbei. Es gibt keine Offenbarung mehr nach diesem Zeitpunkt. Aber was weiterhin leben wird, und was weiterhin existieren wird unter den Menschen, ist die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die diese Menschen über 100.000 auf beste Art und Weise verstanden haben, umgesetzt haben, sich gemerkt haben und auch der Generation nach ihnen weitergegeben haben. An diesem ersten Tag, an diesem Montag, die Leute haben das, müssten das erst einmal verkraften, was geschehen ist. Deswegen, sie haben erst mit dem Begräbnis und mit der Waschung des Leichnams des Propheten sallallahu alaihi wasallam erst am zweiten Tag angefangen damit. Normalerweise, man soll das machen, so schnell es geht. Und er hat selbst das angeordnet, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, asri'u bil janaza, das heißt, beeilt euch mit dem Begräbniszug. Aber, liebe Geschwister, wenn man nicht begreift, was eigentlich geschehen ist, dann ist man wie unfähig in diesem Moment. Und deswegen sind sie dafür selbstverständlich entschuldigt. Und erst am zweiten Tag haben dann manche seiner Familie diese Aufgabe übernommen, und zwar Al-Abbas und Ali ibn Abi Talib und andere, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein, sind dann in das Haus des Propheten gegangen, haben ihn gewaschen, aber in seinen Kleidern, wie es in der Sira heißt. Normalerweise den Toten entkleidet man von diesen Kleidern, die er anhatte, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das haben sie mit ihm offensichtlich nicht gemacht. Aber sie haben ihn wie jeden anderen verstorbenen Menschen in drei Leichentücher, große, weiße, jemenitische Leichentücher, haben sie ihn eingehüllt, sallallahu alaihi wasallam. Und dann haben sie für ihn gruppenweise das Totengebet verrichtet. Das heißt also, es sind immer eine Gruppe von Menschen in das Haus reingegangen, haben für ihn das Totengebet verrichtet und dann sind sie raus und dann kam die nächste Gruppe und so weiter und so fort. Und diese Aktion hat von morgens bis abends gedauert. Diese Aktion hat von morgens den ganzen Dienstag in Anspruch genommen. Dann war die letzte Frage jetzt, wo sollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam begraben werden? Und als diese Frage auftauchte, sagte Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, dass er den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam hat sagen hören, dass die Propheten dort begraben werden, wo sie gestorben sind. Die Propheten werden dort begraben, wo sie gestorben sind. Fertig. Und deswegen hat man dann in diesem Bereich, in dem Fleck, wo er gestorben ist, sallallahu alaihi wasallam, hat man dort das Grab gemacht und man hat ein Nischengrab gemacht, auf Arabisch Lahd, gemacht und man hat ihn darin begraben, sallallahu alaihi wasallam. Und das war natürlich eine schwere Angelegenheit für die Sahaba, sodass über Fatima radiallahu anha überliefert worden, dass sie gesagt hat, wie könnt ihr den Sand auf den Leichnam des Propheten sallallahu alaihi wasallam schmeißen? Aber das war eine Angelegenheit, er hat das angeordnet und das ist seine Sunna, wie er es vorgegeben hat, und wir können keinen Unterschied machen zwischen ihm und jemand anderes, es sei denn, er hat uns das mitgeteilt. Und so wurde er beerdigt, alayhi salatu wasalam, in seinem Haus. Und das ist auch wichtig, das zu verstehen. Er wurde niemals in der Moschee des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, begraben. Das ist wichtig, ja. Weil heutzutage, wenn du die Moschee betrachtest, das sieht so aus, von außen, als ob sein Gemach und die anderen Gemächer seiner anderen Frauen, als ob sie alle Teil der Moschee gewesen wären. Aber das ist nicht der Fall. Sondern das war damals noch überhaupt nicht Teil der Moschee. Und auch heutzutage, der Bereich, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gewohnt hat, gehaust hat, und wo er auch letztendlich begraben war, ist kein Gebetsbereich. Ist kein Bereich, in dem die Menschen ihre Gebete verrichten. Zu guter Letzt möchte ich allgemein sagen, dass diese Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist die Sira des gewaltigsten Menschen schlechthin. Es gibt keinen Menschen, der solch eine Biografie hinterlassen hat wie er, sallallahu alaihi wasallam. Und wir haben, liebe Geschwister, nicht einmal ein Hundertstel derjenigen Themen angesprochen, die man profitieren kann aus seiner Sira. Und wenn ich sage, würde Tausendstel, würde ich auch die Wahrheit sprechen. Deswegen, liebe Geschwister, ist aber wichtig, dass man anfängt mit den wesentlichen Dingen der Sira. Das heißt, man lernt erst einmal die groben Züge. Ich weiß, die Unterrichte waren ein bisschen lang, aber man kann sie noch viel, viel länger machen. Und wir haben sie versucht, uns möglichst zu halten an die authentischen Überlieferungen. Aber jetzt gilt es für jeden einzelnen Muslim, nicht nur das natürlich umzusetzen, das ist ja klar, aber auch, dass man diese Sira noch ein zweites Mal anhört und noch ein drittes Mal anhört und noch ein viertes Mal anhört und auch mal nachliest in einem Buch. Und noch besser, wenn man sich Notizen macht dazu. Und noch besser, wenn man erstmal so ganz grob sich aufschreibt, was ist geschehen, was kann man daraus lernen, was kann man daraus profitieren. Und dass man diese Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam immer in seinem Herzen lebendig hält und sie nicht vergisst und möglichst versucht, sie umzusetzen in seinem Alltag. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen für eure Anwesenheit. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben und die Energie geben, dass wir diese wunderbare Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ihr müsst euch vorstellen, liebe Geschwister, diese Details, dieses gerade, wie viele Informationen wir haben über dieses Leben, was wir alles gelernt haben, das ist unvergleichbar. Das ist alles nach Allah subhanahu wa ta'ala's Wohlgefallen, nach Allah subhanahu wa ta'ala's, sagt man, Gunsterweisung, ist das, gebührt unser Dank an wen? An die Sahaba radiallahu anhu. Die anderen Propheten, die es gegeben hat, es gibt eine Überlieferung, es gibt 125.000 Propheten. Da, wo ist die Sira der anderen Propheten hingekommen? Warum ist sie nicht bewahrt worden? Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala für diesen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam die edelsten aller Menschen auserwählt hat. Und sie dieses Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam wie mit einer Kamera beobachtet haben und uns so viele Details gegeben haben, dass wir alles wissen aus seinem Leben sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit seinen Gefährten zufrieden sein und möge Allah subhanahu wa ta'ala mit jedem zufrieden sein, der auch mit den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam zufrieden ist. Und wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alles so gut.